Es ist schon traurig, dass es einen Tag gegen Rassismus geben muss. Und angesichts des Dezembers müsste eigentlich jeder Tag ein Tag gegen Rassismus sein, denn im gesamten Bundesgebiet ist die rassistische Gewalt drastisch gestiegen. Wir haben derzeit die mehrheitlich besorgniserregende Situation, dass tagtäglich Menschen, die nicht deutsch genug aussehen, sowie deren Unterkünfte angegriffen werden. Diese Situation hat Ähnlichkeiten mit den 90er Jahren, als es zu zahlreichen Angriffen und Morden an Migranten und Geflüchteten gekommen ist. Ich würde aber sagen, dass es derzeit sogar schlimmer ist, weil nämlich zunehmend offen und ungehemmt in weiten Teilen der Gesellschaft gegen Muslime, gegen Migranten, gegen Geflüchtete gehetzt wird. Rassismus ist keine Meinung, Rassismus ist ein Verbrechen. Diese in der letzten Zeit oft wiederholte Aussage von Katrin Trautmann, der ehemaligen Bürgermeisterin von Straßburg und spätere Kulturministerin von Frankreich, passt sehr gut zum Thema unserer heutigen Veranstaltung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, spätestens seit Thilo Sarrazin und der unfreiwilligen Aufdeckung der NSU-Morde ist bei uns TGB neben Partizipation das Thema Rassismus das bestimmende Thema unserer Arbeit. Aus diesem Grund möchte ich heute zwei Themen, Thilo Sarrazin und die damit verbundene Beschwerde des TGB bei CERT und die NSU-Morde und in diesem Zusammenhang unsere Forderung als TGB zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung näher erläutern. Thilo Sarrazin. Er ist sehr weltbekannt mittlerweile. Im Herbst 2009, bereits ein halbes Jahr vor dem Erscheinen seines Buches Deutschland schafft sich ab, veröffentlichte die Zeitschrift Lettres International ein Interview mit Thilo Sarrazin, in dem er sich herabwürdigend, verächtlich, verdinglichend über Menschen, insbesondere türkischer und arabischer Herkunft, äußerte. So sagte er unter anderem, die türkischstämmige Bevölkerung habe keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel. Ständig werden Bräute nachgeliefert, ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Die Türken erobern Deutschland, genauso wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben, durch eine höhere Geburtenrate. Außerdem verwendete er Begrifflichkeiten mit Parallelen zu rassenbiologischen Schriften des 19. Anfang 20. Jahrhunderts. Er sagte, fortwährende negative Auslese, Unterschichtengeburten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sarrazin bekanntlich als Vorstandsmitglied der Bundesbank ein öffentliches Amt inne. Thilo Sarrazin hatte sich damit rassistisch über Berlinerin türkischer und arabischer Herkunft geäußert. Wir haben dann als TBB gegen Sarrazin Strafantrag wegen Volksverhetzung und Beleidigung bei der Berliner Staatsanwaltschaft gestellt. Die Berliner Staatsanwaltschaft sah darin jedoch nicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt und seine Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch die Beschwerde von uns bei der Generalstaatsanwaltschaft gegen die Einstellung des Verfahrens blieb erfolglos. Diese argumentierte, dass die Äußerungen zwar drastisch und polemisch seien, aber dass Sarrazin als ehemaliger Finanzsenator Berlins unstreitig mit den vielen Problemen Berlins vertraut sei und er sich im Rahmen des Interviews lediglich mit dem wirtschaftlichen und sozialen Strukturproblem Berlins beschäftigt habe. Da uns dann weder ein Klageerzwingungsverfahren noch andere Rechtsmittel zur Verfügung standen, war der innerstaatliche Rechtsweg damit erschöpft. Daraufhin legten wir als TBB beim Antirassismusausschuss der Vereinten Nationen, also bei CERT, Beschwerde gegen die Bundesregierung ein. CERT bewertete, und das war ein Riesenerfolg, die Beschwerde des TBB im April 2013 für begründet und bewertete damit Thilo Sarrazins Äußerung als eindeutig rassistisch im Sinne der CERT-Konvention. Ferner habe Deutschland durch die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Sarrazin die Verpflichtung aus der Antirassismuskonvention, nämlich effektiv gegen rassistische Diskriminierung und die Verbreitung rassistischen Gedankenguts vorzugehen, verletzt, so CERT. Und weiter heißt es, die fehlende strafrechtliche Verfolgung von Herrn Sarrazin sei eine Verletzung der Konvention, da die nationale Rechtsprechung zu eng ausgelegt wurde. Deutschland habe nicht alle CERT-Bestimmungen in innerstaatliches Recht umgesetzt. Die Paragraphen 130 Volksverhetzung und 185 Beleidigung Strafgesetzbuch würden nicht entsprechend der Konvention angewandt. Der Ausschuss sprach zudem auch konkrete Empfehlungen aus. Unter anderem soll die Bundesregierung die Entscheidung der Kommission breit veröffentlichen, auch unter den Strafverfolgungsbehörden. Außerdem sollen Gesetze und Verfahren als auch die Politik in Bezug auf die strafrechtliche Verfolgung rassistischer Diskriminierung überprüft werden. Außerdem soll die Bundesrepublik ihre Richterinnen und Staatsanwältinnen im Sinne der CERT-Bestimmungen schulen. Auch wenn die CERT-Empfehlungen keine rechtliche Verbindlichkeit haben und die Bundesrepublik diese immer noch nicht umgesetzt hat, ausgenommen die Änderung im § 46 Strafgesetzbuch, also die Verschärfung der Strafzumessung, hat diese Entscheidung trotzdem politische Wirkkraft, denn sie ist wegweisend für Organisationen und zivilgesellschaftliche Akteure. Viele Menschenrechtsorganisationen beziehen sich in ihren Berichten über Deutschland auf die Individualbeschwerde des TBB. Deshalb bedeutet diese Entscheidung letztlich auch eine grundsätzliche Stärkung der Argumentation im Kampf gegen Rassismus. Zudem muss die Bundesrepublik in regelmäßigen Abständen einen Bericht bei CERT einreichen und dabei unter anderem darauf eingehen, inwieweit sie die CERT-Bestimmungen umgesetzt hat. Für uns war es wichtig, dass Sarrazins Äußerungen, die von vielen als polemisch und populistisch betrachtet wurden, nun eindeutig und offiziell als rassistisch eingestuft wurden. Das Individualbeschwerdeverfahren der Vereinten Nationen ist somit eine weitere zu bedenkende Möglichkeit in der Auseinandersetzung mit rassistischer Diskriminierung und institutionellem Rassismus. Stichwort institutioneller Rassismus, womit ich beim zweiten Thema zum Rassismus wäre, NSU-Morde. Als mit der unfreiwilligen Aufdeckung des NSU alle rassistischen Morde und auch Anschläge aufgedeckt wurden, waren viele Personen, darunter viele Politikerinnen und Journalistinnen, schockiert. Auch wir waren zunächst erstaunt, insbesondere weil über ein Jahrzehnt Menschen unbehelligt durch Bombenanschläge verletzt werden konnten und mindestens 10 Menschen kaltblütig ermordet wurden. Doch schockiert waren wir nicht, denn die Vermutung, dass hinter diesen rassistischen Morden oder hinter diesen Morden rassistische Motive sein konnten, war schon immer da. Das hatten wir auch als TBB zum Ausdruck gebracht. Darauf eingegangen wurde jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, wir wurden sogar dafür kritisiert. Wir haben dies vermutet und geahnt, weil jahrelang rechtspopulistischen Aussagen von Politikern und Politikern Raum gegeben worden ist, weil jahrelang Alltagsrassismus und Rechtspopulismus verharmlost wurden. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Vertrauen, insbesondere das Vertrauen der Menschen in die Migrationsgeschichte, in die Politik, in die Gesellschaft abgenommen hat. Und dieser Vertrauensverlust wird auch dadurch verstärkt, dass Bundeskanzlerin Merkel eine lückenlose Aufklärung der NSU-Morde versprochen hat und dieses Versprechen auch nach über 5 Jahren nicht eingelöst wurde. Ganz im Gegenteil. Neue Erkenntnisse über sogenannte Ermittlungspannen, die fehlende umfassende Aufklärung der Aktenschredderungen, die Zurückhaltung der Akten der Generalbundesanwaltschaft, der Umgang der Generalbundesanwaltschaft mit dem Aussageverhalten von V-Männern und V-Mann-Führern werfen weitere Fragen hinsichtlich der Verbindung staatlicher Stellen im NSU-Komplex auf. Wir haben dann letztes Jahr als TBB in einem Schreiben Bundesjustizminister Heiko Maas aufgefordert, den zuständigen Generalbundesanwalt anzuweisen, die Ermittlungen auszuweiten und den Blick nicht weiterhin verengt auf einem NSU-Trio zu halten. Gestützt wurde unsere Forderung durch eine Aussage von Clemens Binninger, dem Vorsitzenden des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, der in einem Zeitungsinterview sagte, dass er ziemlich überzeugt davon sei, dass das NSU-Trio nicht nur aus 3 Leuten bestanden habe. Wir haben auch alle Untersuchungskommissionsmitglieder angeschrieben und einen Appell auch an die gestartet, dass sie Heiko Maas auch nochmal auffordern, das Verfahren auszuweiten. Aber irgendwie vertreten alle die Ansicht, dass alles schon getan wurde bzw. getan wird. Doch wir sind es den Opfern und deren Angehörigen schuldig, dass die Morde lückenlos aufgeklärt werden. Insbesondere auch, weil jahrelang die Ermittlungsbehörden rassistische Motive ausgeschlossen haben und die einseitigen Ermittlungen in Richtung Ausländerkriminalität die Opfer gedanklich zu Mittätern gemacht haben. Dadurch wurden die Familien, die Angehörigen zusätzlich nochmal schikaniert und auf unerträgliche Weise nochmal belastet und ein weiteres Mal traumatisiert. Ja, bei der strafrechtlichen Aufklärung der rassistischen Morde müssen auch endlich die Personen und Institutionen in den Blick genommen werden, die eine Aufdeckung behindert haben und auch nach der Aufdeckung weiterhin behindern. Ja, und aufgeklärt werden müssen die mittel- und unmittelbaren Verbindungen zu staatlichen Organen. Daneben ist eine politische Aufarbeitung der Vorgänge und Strukturen notwendig, die zum Versagen staatlicher Organe geführt haben. Also eine Auseinandersetzung mit dem strukturellen und institutionellen Rassismus. Denn unübersehbar liegen die nun teilweise eingestandenen Ermittlungsfehler in den latent rassistischen Strukturen der Ermittlungsbehörden. Dazu möchte ich auch ein Beispiel geben. Im Endbericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags findet man auf Seite 878 eine Aussage des LKA Baden-Württemberg zur operativen Fallanalyse. vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Norm- und Wertesystems verortet ist. Also nach dem Motto, in Deutschland wurde noch nie getötet. Und deshalb betonen wir immer, wer Rassismus und Rechtsextremismus bekämpfen will, darf in seinen Aktivitäten und Maßnahmen nicht an den sichtbaren Ereignissen stehen bleiben. Wichtig ist, dass die dahinterstehenden rechtsextremen und rassistischen Ideologien bekämpft werden und dass die in den Blick gerückt werden. Denn rassistische und rechtsextreme Ideologien sind bekanntlich keine Randerscheinung, sondern, das wissen wir jetzt alle, in der Mitte unserer Gesellschaft, Stichwort Sarrazin, Pegida und Co., AfD, Rechtspopulismus. Ja, und Rechtspopulismus spaltet, grenzt aus, sät Hass, aus Hass wächst rassistische Gewalt. Und aus diesem Grund dürfen rechtspopulistische Aussagen in der Öffentlichkeit nicht länger geduldet werden, sie müssen unmissverständlich geächtet und gestoppt werden. Abschließend möchte ich unsere Forderung als TGW zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung kurz darstellen. Zum einen die Umsetzung der Empfehlung des ersten Untersuchungsausschusses im Bundestag. Eine der Hauptempfehlungen des ersten Untersuchungsausschusses ist, ich zitiere, in allen Fällen von Gewaltkriminalität, die wegen der Person des Opfers einen rassistisch oder anderweitig politisch motivierten Hintergrund haben könnten, muss diese eingehend geprüft und diese Prüfung an geeigneter Stelle nachvollziehbar dokumentiert werden, wenn sich nicht aus Zeugenaussagen, Tatortspuren und ersten Ermittlungen ein hinreichend konkreter Tatverdacht in eine andere Richtung ergibt. Dies wurde noch nicht umgesetzt. Ein Beispiel dazu, als es den Brandanschlag auf die Mevlana-Moschee hier in Berlin gab, hieß es gleich nach einer halben Stunde von der Berliner Polizei, dass es keine Brandstiftung ist und diese Aussage musste dann am nächsten Tag korrigiert werden. Was wir auch fordern, wie bereits erwähnt, die Umsetzung der CERT-Empfehlung, wie bereits, also die Schulung der Staatsanwältinnen und Richterinnen, außerdem muss § 130 Strafgesetzbuch, also Volksverhetzungsparagraf, gemäß der CERT-Empfehlung modifiziert werden. Was wir noch fordern und was auch teilweise im Koalitionsprotokoll der rot-rot-grünen Regierung auch festgehalten wurde, sind unabhängige Beschwerdestellen im öffentlichen Sektor, insbesondere im Bildungswesen und bei der Polizei für Betroffene rassistischer Übergriffe und polizeilichen Fehlverhaltens wie dem Racial Profiling. Außerdem muss das Land Berlin ein Landesantidiskriminierungsgesetz erlassen, wollen sie jetzt auch endlich machen. Dies ist notwendig, weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also das AGG, staatliche Institutionen nicht umfasst. Das Landesgesetz soll Antidiskriminierungsmaßnahmen regeln, die in der Länderkompetenz ist. Unter anderem Übertragung der entsprechenden Regelungen des AGG auf die öffentliche Verwaltung und landesrechtliche Ergänzungen, Einführung eines eigenständigen Klagerechts für qualifizierte Antidiskriminierungsverbände. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sehr oft Betroffene sich aus Scham und Angst nicht trauen, alleine zu klagen. Und deshalb muss diese Verbandsklage eingeführt werden. Außerdem ist es wichtig, dass die Klagefrist auf 6 Monate verlängert wird, weil die Frist im AGG von 2 Monaten einfach zu kurz ist. Viele Menschen benötigen erstmal Zeit, um diese erfahrene Diskriminierung zu verarbeiten und auch rechtlich dagegen vorzugehen. Weitere Forderungen von uns sind interkulturelle Kompetenzen als Bestandteil der Ausbildung von Mitarbeitern im öffentlichen Sektor, verpflichtende, kontinuierliche Fortbildung in diesem Bereich. Derzeit werden diese Fortbildungen nur auf freiwilliger Basis angeboten. Und, was auch noch sehr wichtig ist, Regelförderung von Antirassismus- und Antidiskriminierungsprojekten, die Beratungsstellen für die Opfer rechter Gewalt und eine Ausweitung der Programme der Opferentschädigung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Ziel muss einfach eine Gesellschaft sein, in der Rassismus, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus geächtet werden. Und dieses Ziel können wir auch nur erreichen, wenn wir gemeinsam und konsequent vorgehen. Bundeskanzlerin Merkel sagte mal, dass die NSU-Verbrechen eine Schande für Deutschland sind. Eine weitere große Schande ist mittlerweile die Nichtaufklärung der NSU-Morde und dies müssen wir gemeinsam auch viel stärker thematisieren. Wir als TBB werden weiterhin aktiv dabei sein, den Fall Burak Bektaş, NSU-Mord und Rassismus, dass sie auch aktuell bleiben und auch unermüdlich unsere Forderungen diesbezüglich zum Ausdruck bringen. Ja, und abschließend möchte ich mich bei der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş und dem Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung für die gute Zusammenarbeit bedanken. Und uns allen wünsche ich noch eine gelungene Veranstaltung mit vielen interessanten Beiträgen. Herzlichen Dank. Ja, hallo, ich bin Freddy von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş. Und ich würde erstmal kurz was zum Tathergang sagen. Also es war so, dass abends am 4.4.2012 mehrere migrantische Jugendliche in der Nähe des Krankenhauses Neukölln sich getroffen haben, dort gesprochen haben und eben einen netten Abend verlebt haben. Und kurz nach 0 Uhr kam, als sie sich eben ganz normal unterhielten, nichts Besonderes bis dahin passiert war, ein ihnen unbekannter weißer älterer Mann auf sie zu. Er zog direkt vor ihnen eine Waffe, gab 5 Schüsse ab und hierbei starb Burak Bektaş und 2 Jugendliche konnten zum Glück noch mit Notoperationen gerettet werden. Und es wurde kein Wort gewechselt, es gab keinen Streit, es gab keine Auseinandersetzung, es gab nichts. Der Täter schwieg, mordete und ging weg. Und hier lässt sich natürlich denken, dass es eine Ähnlichkeit vom Tathergang gibt zum NSU. Also ein Täter taucht auf, mordet wortlos und verschwindet wieder. Und als Antirassistin, als Antifaschistin, während der Zeit, als der NSU gemordet hat, nicht dem widersprochen haben, den ganzen rassistischen Zuschreibungen nicht widersprochen haben, den Verlautbarungen in der Presse, ich möchte diese ganzen Worte nicht zitieren, die da verwendet wurden für diese Mordserie, hatten sich dann im Herbst antirassistische Einzelpersonen und Gruppen getroffen in Berlin und eben darüber gesprochen, dass wir nicht wieder eine Familie allein lassen können, dass wir da wir einfach Parallelen sahen zum NSU. In der Tat, wie Burak ermordet wurde, dass wir da reagieren müssen und haben eben halt damit zusammengesetzt. Es waren sowohl zum Beispiel Amende dabei, als auch Kneipenkollektive aus Neukölln, als auch die antirassistische Initiative. Und da haben wir dann beschlossen, dass es irgendeine Form von Initiative für die Aufklärung des Mordes geben muss. Und erfreulicherweise klappte es dann auch, die Familie zu kontakten. Und eigentlich können wir sagen, dass seit Anfang 2013 es eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Familie Bektaş gibt. Das ist eigentlich ein gemeinsamer Austausch. Unser Ziel, dieses Nicht-Alleine-Lassen, dieses Unterstützen und gemeinsam Zusammenarbeiten, seitdem eigentlich ganz gut funktioniert. Die Hauptforderung, die natürlich nach wie vor leider besteht, also nach der Aufklärung des Mordes an Burak, die ist nach wie vor nicht erfüllt worden. Von daher ist natürlich unsere Arbeit noch überhaupt nicht abgeschlossen. Und jetzt wird es ja den 5. Jahrestag des Mordes an Burak geben. Und wir denken nach wie vor, die Ermittlungsbehörden müssen uns davon überzeugen, dass es kein rassistischer Mord war. Solange dieses nicht passiert ist, werden wir sagen, es ist ein rassistischer Mord. Wir gehen davon aus, dass es ein Mord von Rassisten, ähnlich wie beim NSU, einen Nachfolgetäter gibt. Und wir haben jetzt eben halt vor, die Grundsteinlegung am 5. Jahrestag vor dem Krankenhaus Neukölln wahrscheinlich ab 18.30 Uhr zu machen und laden euch alle ganz herzlich dazu ein. Und weshalb denken wir, dass der Mord an Burak Bektaş eine Tat von einem Rassisten, von einem Nazi sein könnte? Da gibt es mehrere Sachen. Einmal ist es einfach der Tatort des Krankenhauses Neukölln. In diesem Krankenhaus starb am 29.10.2009 Jürgen Rieger. Er war NPD-Vorsitzender damals, er war der Finanzier der NPD und hat den Kontakt zu militanten Nazis und der NPD mit hergestellt. Ein anderes Ding, wo wir denken, dass Burak Bektaş nicht zu einem zufälligen Zeitpunkt ermordet wurde, ist, dass 20 Jahre zuvor, am 4.4.1992, Gerhard Keindl, ein organisierter Nazi in Berlin-Neukölln, gestorben ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Repressionswelle gegen migrantische Antifaschisten. Der Antifa Genschli, damals, also 20 Jahre vor der Ermordung von Burak Bektaş. Und darum sehen wir einfach starke Anhaltspunkte, dass eben halt Nazis genau gezielt diesen Zeitpunkt sich gesucht haben. Und dann war es so, dass es ja geklappt hatte, gleich zum ersten Todestag von Burak Bektaş am 6.4.2013 eine größere Demo hier in Neukölln zu machen, in Berlin-Neukölln, wo über 400 Leute sich beteiligt haben. Und dadurch also war gleich zu Beginn eigentlich ein größerer Druck da. Nicht nur, dass also direkt zur Beerdigung 2000 Menschen damals in der Moschee waren, am Columbiadamm, sondern dass auch weiterhin gleich ein Signal gesetzt wurde, der Protest geht weiter, wenn es keine Aufklärung gibt. Und daraufhin gab es ja zum Beispiel auch dieses Aktenzeichen XY. Und da einige Leute ja auch Facebook-Seiten von Nazis beobachten, haben wir dann eine Anzeige stellen können gegen eine damalige Nazi-Aktivistin, die eben halt klar gesagt hat, sie hofft, dass es nichts dabei herauskommen wird, keine Hinweise auf die Täter bei diesem Film, diesem Aktenzeichen XY. Und ja, die Anzeige wurde einfach eingestellt, obwohl dieses Posting von dieser Mandy P., die direkt um die Ecke des Tatortes, also direkt in der Nähe vom Krankenhaus Neukölln wohnte, zum Beispiel von so führenden Nazis wie Hendrik Möbius, also NS-Black Metal, geliked wurde. Trotzdem wurde es einfach eingestellt. Das zeigt für uns, wie wenig Aktivismus die Ermittlungsbehörden an den Tag legt und dass klar ist, dass unser Aktivismus einfach weitergehen muss und zwar gemeinsam mit der Familie. Und hier gab es mehrere Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, zum Beispiel kleine Anfragen gestellt, gemeinsam mit Parlamentarierinnen, oder dass wir am 5.3.2015 zum Beispiel gemeinsam mit dem Anwalt der Familie und der Familie nach München zum NSU-Prozess gefahren sind und gefordert haben, dass eben die Generalbundesanwaltschaft den Fall übernehmen soll, die Ermittlungen übernehmen soll, weil offensichtlich aus den Berliner Ermittlungen, aus der Staatsanwaltschaft nicht zu erwarten ist. Dieser Eindruck hat sich leider für uns nach wie vor nicht geändert. Und wir wollen jetzt aber zu diesem 5. Jahrestag ein klares Signal setzen mit diesem Denkmal. Und es ist natürlich ein Riesenvorwurf, wenn ein Denkmal eingeweiht werden muss, eine Grundsteinlegung eines Denkmals stattfindet, ohne dass die Ermittlungsbehörden irgendwas zur Klarheit beigetragen haben. Und dieses öffentliche Gedenken ist eben so eine Stein- oder Metall geworden, ist ja aus Bronze dann das Denkmal, Forderung nach Aufklärung im Endeffekt. Ja. Gut, mein Name ist Kerstin, ich komme auch von der Burak-Initiative und ich werde jetzt den Gedenkort etwas näher vorstellen. Genau, es wurde ja schon gesagt, dass Gedenken zum Beispiel zu den Jahrestagen des Mordes ein Bestandteil ist der Arbeit der Initiative, die sich zum einerseits natürlich klar für Aufklärung einsetzt und die Ermittlungsarbeiten kritisch begleitet, zum anderen aber auch immer an den Mord erinnert, an die Person erinnert und daran, dass der Mord bis heute nicht aufgeklärt ist. Es wurde schon gesagt, die Todesstelle befindet sich in der Nähe des, oder schräg gegenüber des Krankenhauses Neukölln an der Rudower Straße. Das sehen wir hier rechts im Bild. Und da sehen wir auch schon, dass das ja der bisherige Gedenkort ist, der auch etwas gestaltet wurde und zumindest klar im öffentlichen Raum markiert ist. Das ist auch immer dein Ort, an dem wir uns am Geburtstag und am Todestag versammeln, um Blumenlieder zu legen und von wo aus auch Gedenkdemonstrationen starten. Dieser Ort liegt direkt an der Straße, ist viel befahren, also die Straße ist viel befahren. In der Nähe befindet sich an der Ecke zum Laubsängerweg eine Grünfläche, wo wir jetzt diesen Gedenkort errichten wollen. Woher kommt erstmal diese Idee des Gedenkorts? Das ist ein Wunsch der Angehörigen. Melek Bektas, die Mutter von Burak, wünschte sich schon lange so einen Ort. Und die Initiative hat diesen Wunsch aufgegriffen und so vor rund 2 Jahren eine Gruppe gegründet, die sich um die Realisierung dieses Gedenkortes kümmert und ein Konzept erstellt hat. Und wichtig ist für diese Gruppe, dass wir diesen Wunsch nach dem Gedenkort gemeinsam mit den Angehörigen, aber auch unabhängig von staatlichen Institutionen realisieren können. Wichtig ist uns dabei vor allem auch immer diese Verbindung von Aufklärung unter innen, die vor allem sich jetzt nochmal am 5. Jahrestag so zeigen wird. Was sind die Ziele des Gedenkortes? Das ist zum einen, wollen wir einen Ort des öffentlichen Gedenkens und der Begegnung schaffen, einen Ort, an dem die Angehörigen trauern können und sich auch begegnen können. Also es soll auch ein Ort der Begegnung sein. Zweitens soll der Ort daran erinnern, dass die Tat bis heute nicht aufgeklärt ist. Ja, damit zeigen wir auch, es ist kein Einzelfall und dieser Ort soll auch auf viele andere unaufgeklärte Morde an Migrantinnen verweisen. Ja, und damit auch auf Rassismus in Gesellschaft und in seinen Institutionen. Und das dritte Ziel ist hier, wir wollen einen Lernort in Neukölln schaffen, an dem sich auch Leute längerfristig damit mit diesem Thema auseinandersetzen können, wollen dafür Bildungsmaterialien entwickeln und den am besten vielleicht noch an das Museum Neukölln anbinden. Hier sieht man nochmal eine Karte, wo genau der geplante Gedenkort liegt. Es ist eine rund 700 Quadratmeter große Grünfläche an der Rudower Straße, ca. 100 Meter entfernt vom Tatort, der dort mit einem Kreuz markiert ist. Diese Grünfläche gehört dem Bezirk Neukölln. Im Januar diesen Jahres gab es einen Beschluss von der Bezirksverordnetenversammlung, für den wir uns lange eingesetzt haben, der besagt, dass der Bezirk der Initiative diesen Ort zur Verfügung stellt, um einen Gedenkort zu errichten und dass die genaue Gestaltung dieses Ortes in den Händen der Initiative liegt. Und daran arbeiten wir derzeit. Wir arbeiten einerseits mit Landschaftsarchitekten zusammen, die die Grünfläche gestalten. Hier sieht man die Grünfläche von oben. Es gibt dort Rasen, Bäume, kleines Gebüsch. Und die zentralen Gestaltungselemente sind jetzt einerseits, sieht man diesen Weg quer über die Fläche und einen zentralen Ort so oberhalb, wo eine Skulptur stehen wird und wo Sitzmöglichkeiten sein werden. Hier sieht man Steine, die wir angedacht haben als Sitzmöglichkeit. Das ist ein Naturstein, Sandstein. Warum haben wir uns jetzt für so einen Sandstein entschieden und nicht für eine Bank? Der Grund liegt einerseits in so Witterungsbedingungen auf dieser Grünfläche unter den Bäumen und andererseits aber auch darin, dass das einfach Material ist, was nur sehr schwer zerstört oder weggetragen kann. Und wir gehen halt davon aus, dass dieser Ort einfach auch ein Ort sein wird, wo viel zerstört werden wird oder geschmiert werden wird. Und wir achten daher bei der Materialauswahl vor allem eben auch auf solche Aspekte. Genau, zentraler oder im Zentrum des Ortes steht eine Skulptur von der Künstlerin Sänger Lili Walter, die auch heute Abend hier ist. Sie hat diese Skulptur schon vor einer Zeit entworfen und die findet bei der Familie auch breite Zustimmung. Der Name der Skulptur ist Algorithmus für Burak und ähnliche Fälle. Ja, man sieht, es ist hier sieht es aus wie eine Sandsteinskulptur, es ist aber eine Bronze. Figur, die ca. 2 Meter hoch sein wird, auf einem Sockel steht und so aussieht, als ob sich oben so Finger in die Luft drücken, so spiralförmig. Gut, noch etwas zum Zeitplan. Wir arbeiten aktuell einerseits an der Finanzierung, sammeln Spendengelder, beantragen Projektgelder, arbeiten schon an der Umsetzung der Baustelle, sodass wir jetzt planen, nächsten Monat oder übernächsten Monat zum 5. Jahrestag des Todes am 5. April 2017 den Grundstein für den Gedenkort einweihen zu können und auch eine Gedenktafel schon zu zeigen, auf der wir einen Text auf Deutsch und Türkisch haben werden, der mit der Familie verfasst wurde. Und wir wollen ein Jahr später, 2018, dann den fertig gestalteten Gedenkort mit Skulptur einweihen. Ja, zu dem Datum am 5. April lade ich Sie auch hiermit nochmal herzlich ein. Und abschließend möchte ich noch auf unsere Webseite verweisen. Wer sich weiter informieren möchte, spenden möchte, uns unterstützen möchte, kann uns heute Abend ansprechen oder auf dieser Webseite sich nochmal informieren. Genau. Gut, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, kann man die vielleicht abschließend bei der Podiumsdiskussion noch klären. Wir machen jetzt mit dem Film Erinnerst du dich weiter? Und danach haben wir dann die Podiumsdiskussion mit zwei Macherinnen des Films, dem TBB und der Burak Uni. Und ich wünsche jetzt allen viel Spaß bei dem, wie ich finde, sehr, sehr gelungenen Film. Ich kam aus der Schule eines Tages und da kamen plötzlich zwei ältere Jungs auf mich zu, die ungefähr 30 waren und mit deren Fahrrädern. Ganz herzlich für den Film und bitte mein Podium nach vorne. Einmal Ilka vom TBB, Freddy von der Burak Uni, Vedrana und Evo vom Filmteam. Ich fange dann mal an mit einer Frage ans Filmteam. Und zwar möchte ich euch fragen, Vedrana und Ebru, Ebru, erinnerst du dich, wann du das erste Mal von Burak gehört hast? Ja, das ist etwas traurig, aber ich habe erst davon gehört, also ich bin im Theater tätig, im Theater, im türkisch-deutschen Theater, und da hat unser Coach bzw. unser Theaterleiter uns halt das Projekt vorgestellt und ob wir da teilnehmen möchten. Und erst dann habe ich von Burak Bektaş erfahren, also von dieser Thematik, was eigentlich sehr traurig ist und zeigt, dass es anscheinend doch nicht so verbreitet war in den Medien, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Und wie war das bei dir, Vedrana? Wie kam die Idee für den Film zustande? Ja, die Idee kam eigentlich von Betty. Betty war so Projektleiterin und wir haben uns, glaube ich, irgendwann ein Jahr vor wir mit dem Film angefangen haben, wir haben uns einmal getroffen. Genau so, wir sind so, sozusagen mehr oder weniger im gleichen Freundeskreis. Und Betty hatte eigentlich diese Idee. Damals hatten wir noch gar kein Geld für Produktion. Und haben wir darüber geredet. Ich habe doch gesagt, dass ich gerne dabei bin, und ein Jahr später hat sich Betty schon wieder gemeldet und gesagt, dass sie endlich mal Geld dafür hat. Und dann haben wir angefangen, erstmal zu zweit, also, und dann waren wir noch von Barış begleitet, beziehungsweise Barış noch eine Person, die in künstlerischer Leitung dabei war. Er ist nämlich im türkischen Theater tätig, so hat seine Gruppe sozusagen, also er und seine Gruppe haben das so zusammen gemacht, und dann hatten wir am Ende so des Projektes hatten wir noch eine Unterstützung dabei. Lena Siebert war auch da. Und genau, so war das. So. Ja, danke. Dann habe ich an dich, Ilka, eine Frage. Und zwar, im Film ist es ja ein großes Thema, die Reaktionen unter für Jugendliche mit türkischem Background. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht mit dem Mord an Burak? Wie wird der in der Community, soweit ihr es mitbekommt, als TBB verhandelt? Ist das da Thema oder? Doch. Entschuldigung. Es ist immer noch ein Thema. Aber als wir das Passierte gehört haben, das war vielleicht so fast einige Monate nachdem 2011 diese NSU-Mord geschehen, das war alles sowieso, wir waren als Community sowieso verwirrt gewesen und auch sensibilisiert. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir den ersten Demo dabei waren, in Gropisstadt gestartet und heute war nur Aisha Demo und ich, natürlich waren einige anderen TGB. Da waren wir erstmal schockiert, wie das sowas passieren konnte. Und wir sind immer noch dabei, von der Erfahrung von der NSU, die bis jetzt keine Morde richtig aufgeklärt worden sind. Und dass es eine Nachahmerprozedur ist. Und was ist das für uns schrecklich ist, alle von diesen sogenannten drei Tätern, nach unseren Erfahrungen, die ich seit 2012 immer diese Kommission immer Delegierter bin, Indizienprozess ist, weil es gibt keinen einzigen Spur von den allen drei Tätern in der Suchprozedur und hier auch. Und das macht uns natürlich sehr traurig. Und es ist wieder ein Bild, ein Mensch zu töten, es ist einfach. Und es ist auch so einfach gewesen, dass es Behörden, Sicherheitsbehörden uns keine Sicherheit geben können. Das haben wir auch gesehen. Dann frage ich Freddy jetzt nochmal. Aus den Erfahrungen der Burak-Inni hat sich seit diesem NSU-Desaster, von dem Ilka auch eben sprach, in der Polizeiarbeit etwas verändert? Ja, also, wir bekommen natürlich nur das mit, was ihr auch mitbekommt, eben was an Ermittlungen zum Beispiel gemacht werden im Fall von Burak und da gibt es ja nach wie vor keine Ergebnisse, aber es gibt so offizielle Verlautbarungen auch hier in Berlin, also so zum Beispiel gibt es so eine Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Land Berlin und da gibt es so einen Schlussbericht vom 28.08.2015 und da gibt es dann so zum Beispiel Ziele. Diese Ziele heißen zum Beispiel Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, insbesondere von Migranten und anderen potenziell Gefährdeten. Und das kann sich ja jeder selber beantworten, ne? Inwieweit dieses angebliche Ziel der Polizei jetzt umgesetzt wurde, zum Beispiel im Fall von Burak, wo es nach wie vor keinen Täter gibt, wo nach wie vor gesagt wird, es wird in alle Richtungen ermittelt. Also das ist einfach ja, Papier. Ne? Also da auf Papier gibt es Änderungen, aber bei Burak gibt es in diesem Punkt zum Beispiel keine Änderung. Dann sowas gibt es da wie stärkere Berücksichtigung der Aussagen von Opfern und Zeugen zur Tatmotivation. Und da sagt ja die Familie und auch die Freunde von Burak, die zum Glück überlebt haben, dass sie denken, es war ein Rassist der Täter und die Polizei sagt trotzdem immer noch, sie würde in alle Richtungen ermitteln. Und nach dem Mord an Luke Holland sagten ja mehrere Überlebende, haben sich bei der Polizei gemeldet und sagten, sie sind bereit zu einer Gegenüberstellung und diese Gegenüberstellung wurde ihnen damit verweigert von der Polizei, mit der Begründung, sie hätten nichts von einem Bart gesagt. Und also, dass da eben, also aus diesem Papier, dass angeblich irgendwas an der Polizeiarbeit oder der staatsanwaltschaftlichen Arbeit sich geändert hätte, also es sind Phrasen, es ist so eine Öffentlichkeitsarbeit, aber also ich habe zumindest die Befürchtung, dass da nur was umgesetzt wird, wenn wir das einfordern oder vielleicht auch selber ermitteln. Ne? Irgend sowas muss da passieren, glaube ich. Du gingst gerade auf den Mord an Luke Holland ein, der am 20.05.2015 ebenfalls in Neukölln ermordet wurde. Kannst du darauf nochmal eingehen? Was hat dieser Mord mit Burak zu tun und wieso habt ihr den überhaupt begleitet, den Fall? Ja, es war so, dass eben veröffentlicht wurde, dass ein älterer Mann wortlos einen Menschen niedergeschossen hat, dieser Mensch dabei gestorben ist. Und dann haben wir festgestellt, na, es geht um einen englischsprachigen Menschen, der in dem Augenblick telefoniert hatte und Englisch gesprochen hatte, weil er eben halt in Großbritannien einen Freund zum Geburtstag gratuliert hat. Und hatten wir dann die Anwälte darauf hingewiesen und die haben uns dann kurz danach die Rückmeldung gegeben, dass eben halt in der Akte zu Burak es vorkommt, dass es einen Hinweis gab auf diesen Rolf Zelizinski, also den Mörder von Luke Holland, auch schon in der Burak-Akte. Und da waren wir dann natürlich elektrisiert im Endeffekt und dachten, wir müssen auf jeden Fall das verfolgen. Und dann haben wir auch die Anwälte oder das Anwältebüro, das die Familie Bektas vertritt, auch die Familie Holland vertreten in dem Prozess. Und also dass da eben halt dieselbe Person, die eben als tatverdächtig schon erwähnt ist in den Burak-Akten, eben als Täter dann verhaftet wurde im Fall, also in der Ermordung von Luke Holland, einem 31-jährigen britischen Rechtsanwalt, der hier in Berlin eben lebt. Und ja, darum sind wir dann natürlich da zu dem Prozess auch gegangen. Ja. Noch mal eine letzte Frage, dann mache ich weiter in meinen anderen Podiumsdiskutanten. Hast du, hattet ihr denn das Gefühl, dass die Ermittlung im Fall Luke Holland und der Prozess da die Aufklärung des Mordes an Burak irgendwie so ein bisschen weitergebracht haben? Na, es hat auf jeden Fall die Zweifel gesät an den Ermittlungsmethoden der Behörden, da eben halt diese Akte zur Durchsuchung. 2006 ist die Wohnung von Rolf Zelizinski schon mal durchsucht worden und dabei sind eben scharfe Munition beschlagnahmt worden, aber keine Waffen gefunden worden. Also diese Person war den Behörden bekannt als jemand, der illegal Waffen besitzt. Also er hat keinen Waffenschein und so. Und dann hat natürlich Daimler-Güler gefordert, dass im Prozess diese Durchsuchung der Wohnung behandelt wird. Und da hat sich dann herausgestellt, dass es die Unterlagen dazu nicht mehr gibt. Und das kommt einem natürlich schon sehr bekannt vor. Ne? Und dann haben wir in dem Prozess erfahren, dass die Wohnung, also es war ja schon vorher in Zeitungsartikeln, dass da irgendwie eine Hitlerbüste ist in der Wohnung von Rolf Zelizinski und dass also die ganze Wohnung voll war mit Nazi-Devotionalien und also ein bisschen zu Lanz erfahren, auch aktuell. Und dann war es so, dass aber im Prozess das Tatmotiv, also nationalsozialistische, verbrecherische Überzeugung dieses Menschen, dieses dass Rolf Zelizinski kaum vorkam, sondern es ging immer um Alkohol und wie viel er denn nun getrunken hat. Und, naja, solche Sachen eher. Und also im Urteil wird gesagt, ja, er hat aus niederen Beweggründen getötet, aber nicht aus welchen. Also es wird kein Motiv benannt. Und ja, so verschwindet dann natürlich auch ein rassistischer Mord. Ne? Jemand wird zwar verurteilt wegen Mordes, aber eben nicht wegen der Beweggründe. Ne? Ja. Das hört sich alles ziemlich niederschmetternd an. Ich frage darum nochmal Ilka, wie unterstützt ihr, also wenn die Polizei da so wenig tut, dann hört es sich ja so an, als ob Menschen selber aktiv werden müssen. Wie unterstützt ihr als TBB ganz konkret Menschen, die von Rassismus betroffen sind? Was könnt ihr da anbieten? Wir bieten zum Beispiel die Projektgruppe, dass wir das ADNB haben, zum Beispiel, an dem diskriminierten Netzwerk Berlin. Und da haben wir natürlich für alle, die diskriminiert werden, zu uns Anlaufstelle haben. Wie begleiten sie auch, wie beraten sie auch. Natürlich unterstützen wir auch durch Kundgebungen bzw. mit dem jeweiligen, wir haben auch mal zum Beispiel auch die Familie öfter mal auch damals auch mal besucht und wir haben auch mal der Polizei immer damals Anweisungen gegeben, dass sie die Familie öfter mal beraten sein sollten und wir treffen uns auch mal mit dem Polizei bzw. auch dem Polizeipräsident. Jedes Mal, wenn wir das treffen, dann gehen wir auch in diese Frage ein, wie sind die Ermittlungen, wie weit kommt man da voran. Ja, das ist immer, was wir immer gehört haben, die untersuchen in alle Richtungen, aber bis jetzt leider ohne Ergebnisse. Und was bieten wir natürlich noch dazu? Wir haben natürlich jetzt, es ist jetzt nicht allein jetzt Rock Backtag, sondern wie Sie es vorhin in der Film auch gesehen haben, auch der Anwalt gesagt hat, dass hier fast alle Schwarzhaarigen auch gefährdet sind. Das heißt, in der türkischen Community ist es immer so ein, gerade bei Jugendlichen ist es so ein Problem. Damals auch sehr stark gewesen, dass sie auch mal alleine auf die Straße gehen können, also gerade abends. Und da war natürlich schon ein Problem. Da hatten wir auch sehr viele Begegnungen gehabt in dieser Hinsicht. Und natürlich sind wir immer forciert durch Verbindung mit dem NSU, dass wir die Polizei bzw. Innensenator bzw. den zuständigen Behörden immer Hinweis zu geben, was wir für die Leute hier tun können, Migranten. Und außerdem tun wir auch mal zum Beispiel die Geflüchteten, unterstützen wir auch über Wohnungssuche und solches, geben wir auch mal Hilfeleistungen. Ja, Ermittlungen in diese Richtung können wir nicht und wollen wir auch nicht. Das ist, denke ich, die Dinge gehört zu der Polizei, sie heißt würden, die müssen das machen. Aber wir möchten jetzt mehr verstärkt in diese Richtung gemacht wird. Aber wenn wir im Sommer der NSO-Prozedur zu Ende gehen, dann wissen wir viel mehr, ob wir das überhaupt, dass dieses Sicherheitsbehörden dicht gearbeitet haben oder nicht, aber ich muss ja sagen, es gibt Leute, beziehungsweise Gefühl, dass wir jetzt kein großes Vertrauen haben in dieser Hinsicht, dass es Täter nachzusuchen. Ebro, ich wollte dich nochmal fragen, was war deine Motivation, an dem Film mitzumachen? Ja, meine Motivation kann man eigentlich sozusagen sagen, dass ich die Thematik halt sehr brutal fand und ich fand es auch sehr emotional und was uns auch in der Gruppe ganz aufgefallen ist, dass es halt immer noch keine Aufklärung gibt und das war noch eine Sache, die uns, ich weiß nicht, also die uns belastet hat in dem Sinne, die uns dazu noch mehr gefördert hat, das zu machen, die uns mehr Ansporn dafür gegeben hat. Und wie würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Aussage des Films? Kannst du da irgendwas zusammenfassen oder gibt es ganz viele? Oder? Also ich weiß, ihr habt ja den Film alle gesehen. Ich finde, der Film hat sehr viele Thematiken in sich. Und ich finde, das Wichtige daran ist, also wir können jetzt nicht sagen, es war jemand, der Rassist ist oder es war ein Nazi. Das können wir nicht sagen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe sozusagen, aber wir fühlen uns vielleicht so und man merkt auch, also da gab es ja auch einen Teil, wo eine Person, also eine Schauspielerin sozusagen gesagt hat, dass sie Angst hat, vor die Tür zu gehen, dass wir halt uns nicht mehr so sicher fühlen und in erster Linie halt auch dafür, dass sich das verbreitet, wie ich es auch gesagt habe, ich habe es erst sehr spät mitbekommen und unser Ziel war auch, dass sich das verbreitet in der Community, auf sozialen Netzwerken.